Telekom, Kabinenfernsprecher, Reuterplatz, Ecke Wederstraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Kindergruppe der benachbarten Kindertagesstätte, die hier einige Tische aufgebaut hat und auf denen bunte Eimer stehen. Und die Kinder sind damit beschäftigt, Textilien mit Batikfarben einzufärben. Zur weiteren Ausrüstung der unmittelbaren Umgebung gehört ein älteres, Kaffeeklatsch haltendes, ein wenig vor sich hin singendes älteres Ehepaar mit Gehhilfe bzw. fahrbarer Gehhilfe, die auf der Terrasse des Erkan-Grills sitzen. Ansonsten auf dem benachbarten Spielplatz liegen einige Matten, die man so aus Turnhallen kennt, und darauf liegen einige Jugendliche und verrenken ihre Glieder. Ansonsten hier vom Reuterplatz keine weiteren Vorkommnisse. Ahoi.